auch sei, hier muss ich rasten. Kühlende Labung gab mir der Quell, des müden Last machte leicht. Erfrischt ist der Mut, was auch erfreut des Sehens sieht. Dass du Unheil wende der Wund von dir. Gerastet hab ich und süß geruht, weiter will ich dich nicht. fort, wenn ich fuß und blieb. Ich mich selbst. Der gleißende Wurm glänzt auch mir. aus dem Auge. Ein Ross nicht ritt, der Rast hier fand. Welch schlimme Pfade schufen dir Pein? Durch Wald und Wiese, Heide und Hain jagte mich Sturm und starke Not. Nicht kenn ich den Weg, den ich kam. Wohin ich irrte, weiß ich noch minder. Kunde gewänn ich es gern. Es Dach dich deckt, das Haus dich hegt und den Kreis der Wirt. Wendest von hier, wo nach West ich ritt, in Höfen reich, hause dort Sippen, die Huldings Ehre behüten. Bringt mir Ehre, mein Gast, wird sein Namen nun mir genannt. Zu vertrauen, der Frau hier gibt doch Kunde. Sieh, wie gierig sie dich fragt. Gast, wer du bist, wüsste ich gern. Nicht heißen. Frühfalt möchte ich wohl sein, doch Wehfalt muss ich mich nennen. Wolf, der war mein Vater, zu zwei kam ich zur Welt, eine Zwillingsschwester und ich. Frisch wandern mir Mutter und Maid, die mich gebar und die mit mir sie barg. Kaum hab ich in sie gekannt. Wild und stark war Wolfe, der Feind, der wuchs in ihm viel. Mit dem Jungen der Alte, von Hetze und Hass, als bitten wir heim. Da lag das Wolfsnest leer. Zu Schutt gebrannt der prangende Saal, zum Stumpf der Eiche blühender Stamm. Erschlagene Mutter, mutiger Leib, verschwundenen Bluten der Schwester Spur. Schuf die helle Not, ihr neidige harte Scham. Mit mir lange Jahre lebt der Junge mit Wolf im wilden Wald. Manch Jagd hat auf sie gemacht, doch mut ich bilde das Wolfspaar sich. Ein Weg. und wilde Meere, kühnest du kühn und passt, weh, walter Wölfing. Mich dünkt von dem wehrlichen Paar, vernahm ich dunkle Sage, kannt ich auch Wolfe und Wölfing. Ein starkes Jagen auf uns stellt in die Neidinge an. Der Jäger viele, viele in Wölfe, in Flucht durch den Wald trieb sie das Wild. Ich bleib zerstückt der Feind. Doch war ich vom Vater versprengt, seine Spur verlor ich. Je länger ich forschte, eines Wolfes Fängur traf ich im Forst. Leer lag das vor mir, den Vater fand ich nicht. Aus dem Wald trieb es mich fort, mich drängte es um Männer und Frauen. Wie viel ich traf, wo ich sie fand, ob ich um Freund Rechtes je ich riet, andern dünkt es arg, was schlimm immer mir schien. Andere gaben ihm Gunst, in viele fiel ich, wohin ich fand. So traf mich, wohin ich zu, hielt ich nach dem Bunde, weckt ich nur weh. Die Mann ohne Minne, die Maid, die wieder den Zwang, zog ich zu Schutz, der Dränger Tross, traf ich im Kampf, dem Sieger sank der Feind. Erschlagen lagen die Brüder, die Leichen umschlagen. Tränen flutet raus auf sie weinen die Wahl des Mordes der eigenen Brüder, klagen die blutige Blut. Ihre schlagenen Zippen stürmte dahin, übermächtig ächzelhaft lache sie, rings um die Städte ragte mir Pfeile. War ich nicht die Maid, mit Schild und Speer schirmte ich sie lang, mit Speer und Schild, im Harte mir zerhauen. Wund und waffenlos stand ich, sah ich die Maid. Ich hetzte das bittende Heer auf den Leichen lag sie Geschlecht. Nicht heilig ist ihm, was andern her. Verhasst ist es allen und mir. Zur Rache ward ich gerufen, Sühne zu nehmen für Sippen. Kehr nun heim, des Flüchten Fettler Spur, im eigenen Haus zu erspähen. mein Wort, hörtest du? Hüte dich wohl. Fand raste ich hier. Ein Weib sah ich vor mich und ihr. Entzücken Sab mich sehrt, im Zwang hält sie der Mann, der mich wehrlos erhöht. Schwert, das starke Schwert, das im Sturm ich schwinge. Ich mir vor aus der Brust, was wütend das Herz noch wird. Was gleicht dort hell im Glimmerschein, welcher Strahl bricht aus der Esche Stein? Es blieb der Auge weit, und ein Blitz lustig lacht an der Blick. Wieder scheint so hier das Herz mir senkt. Ist es der Blick, blühenden Frau, die dort haften sie hinter sich ließ, als aus dem Saal sie schied. Ich und Tag. Wer schleicht daher? Ich bin's, hör mich an. In tiefem Schlaf liegt Unding. Ich würd's die Betäubende trauen. Wenn Hübsel in Nacht dir zum Ruhm. Heil, mach dich dann an! Eine Waffe, lass mich dir weisen. Und wenn du siege wärst, Schon roll, oh. so kühn sie sich ermüten, die will sich keiner gewann. Erste kamen und erste gingen, die Stärkste zogen am Stall. Keinen Zoll entwich ihrem Stamm. Dort haftet schweigend das Schwind. Stürme wichen dem warmen Mond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz, auf linden Lüften leicht und lieblich, wunderbebend er sich winkt, durch Wald und Auen weht sein Atem, weit geöffnet lacht sein Ohr. Aus sel'ger Vöglein sang er süß ertönt, holde Düfte hat er aus seinem warmen Blut entblühen wonnige Blumen, Keim und Spross entspringt seiner Kraft. Mit zarter Waffen zier bezwingt die Welt, Wind und Sturm wichen der starken Meer, und mussten in tapfen Streichen die strenge Tür aufweichen, die trotzig und schwar uns trennte von Thank you. Schwester befreite der Bruder, zertrümmert liegt, was Jesus getrübt. Ja, zerkriegt sich das junge Paar, verrückt. Sie lebe und ich Teiches wieder, wie es im Teiche sind auch, wie es mir will, mir und du. Du bist das Bild, das ich in mir war. Steht! Lass mich der Stimmen Brust, drängt zu Tat und Tod. Lieb ich auch mutigen Wildnerschlacht, drum sieh, wie den Stunde bestehst, ich lustige lass dich im Stich. Hey, Oh, selbst sich fügt, sei zuvor auch noch nie es geschehen, dass jene sich lieben, leuchtet ihr hell, drum höre redlichen Rat, soll süße Lust deinen Segen dir lohnen, so singe lachend der Liebe, sieg uns und sieg ihn des Mund. Sich löse vom Götter. vergesset. Solo taugt zu mir, könnt die Tat, die in Not sich den Göttern, dem Gott, doch zu wirken verwehrt. Ich will, strafft keineswegs. Und du schütze ihn nicht, denn so lag dieser Rächer ruf. Ich schütze ihn nicht. Sieh mir ins Auge, sinne nicht Trug. Die Walküre, wenn du frisch. Thank you. lachte Frika dem Losen. Vater, was soll dein Kind erfahren? Lauten, löse ich dann nicht meines Willens haltenden Haft. Zu Wut und thank you. Brust mir verblich, verlangte nach Macht bei Mut. Von jeher Wünsche wütend gejagt, gewann ich mir die Welt. Unwissend, trugvoll, untreu übt ich, band durch Verträge, was unheilbar. Listig verlockte mich Loge, der Schweifen unverschwand. Von der Liebe doch mocht ich nicht lassen, in der Macht verlangt ich nach Minne. Die Nacht gebar der bangen Nibelung, Alberich brach ihren Mund. Er fluchte der Lieb und gewann durch den Fluch des reines glänzendes Gold und mit ihm maßlose Macht. Den Ring, den er schuf, entriss ich ihm listig, doch nicht dem Rhein gab ich ihn zurück. Mit ihm bezahlt ich Walhalls Zinnen, der Burg, die Riesen mir bauten, aus der ich der Welt nun gebot. Wie alles weiß, was einsten war, ihr da, die weilich weißeste Wala, riet mir ab von dem Ring, warnte vor ewigem Ende. Von dem Ende wollt ich mehr noch wissen, doch schweigend entschwand mir das Weib. Da verlor ich den leichten Mut, zu wissen begehrt ist den Gott. In den Schoß der Welt sprang ich mich hinab, mit Liebeszauber zwang ich die Wala, stört ihres Wissens Stolz, dass ihr Rede nun mir stand. Wunde empfing ich von ihr, von mir doch barg sie ein der Welt weisestes Weib, gebar mir Brünnhilde dich. Mit acht Schwestern zog ich dich auf, euch walküren wollt ich wenden, was mir die Wala zu fürchten schuf. Ein schmähliches Ende der Ewigen, das stark zum Streit uns fände der Feind, ließ ich euch Helden mir schaffen, die herrisch wie sonst in Gesetzen hielten, die Männer, denen den Mut ihr gewährt, durch Trümmer Verträge, kriegende Bande, zum blinden Gehorsam wir uns gebunden. Die sollte zu Sturm und Streit in uns stacheln, ihre Kraft reizen zu nauem Krieg, aus jeder Kämpfer scharen, ich sammle ihn mal als Saal. Viel zu viel seh ich dir zu. Was macht dir nun Sorge, dann nie wir gesäumt? Ein anderes ist's, acht es wohl, wes mich die Wala gewarnt. Durch Albrichts Heer droht uns das Ende. Mit neidischem Grimm mir der Nibelung. Doch scheu ich nun nicht seine nächtigen Scharen, meine Helden schiefen mir Sieg. Nur wenn je den Ring zurück ihr gewänne, dann wäre Walhall verloren, der der Liebe fluchte, ihr allein nützte neidisch des Ringes Runen zu aller edlen endloser Sprach. Der Helden Mut entwendet er mir, die Kühnen selber zwänge zum Kampf, mit ihrer Kraft bekriegte er mich. Sorgen sann ich nun selbst, den Ring dem Feind zu entreißen. Der Rieseneider, denen ich einst mit verfluchtem Gold den Fleiß vergalt, Waffner hütet den Hort, um den er dem Bruder gefällt. Ihm müsst ich den Reif entringen, den selbst als Zoll ich ihm zahlte. Doch mit dem ich vertrug, ihn darf ich nicht treffen. Machtlos vor ihm erlege mein Mut. Das sind die Bande, die mich binden, er durch Verträge ich Verträgen bin ich nun Knecht. Nur einer könnte, was ich nicht darf, ein Held dem helfen, wie ich mich neige, der fremde Gott, der frei seiner Gunst, bewusst, ohne Geheiß, aus eigner Mut, mit eigenen Wehr, schiefe die Tat, die ich scheuen muss, die nie mein Rat ihm riet, wünsch sie auch einzig mein Wunsch. Ihr entgegen dem Gott für mich fechte, in freundlichem Feind, wie fände ich ihn, wie schief ich den Freien, den ich schirmte, dir im eigenen Trotze, der trauteste mir. Wie macht ich den anderen nicht mehr ich, und aus ich bebte, was ich nur will. O gräßliche Not, gräßliche Schuld, vom Ekel find ich ewig nur mich, in allem, was ich erwirke, das andere las ich ersehne, das andere ersehne. Der Freie sie schaffen. Nächste erkniet ich mir nur. Doch der Felsen Siegmund wird er nicht selbst. Schweift ich mit ihm die Wälder. Gegen der Götter Rat reizt der Kühn ihn auf. Gegen der Götter Rache schützt ihn nun einzig das Schwert, das eines Gottes Gunst ihm beschied. Ich selbst mich belügen, so leicht ja entflog mir Frick hat den Trug, zu tiefster Scham durchschaute sie mich. Ihrem Willen muss ich gewähren. So nimmst du von Sinn und den Sinn. Ich belehrte eifrig sie. Der Waller. Wenn der liebe finstre Feind zürnend zeigt einen Sohn, der sel'gen Ende säumt, dann nicht. Nahm ich die Mär, dass ein Weib der Zwerg bewältigt, des Mons Gold im Erzwang, des Hasses Frucht, hegt eine Frau, des Neides Kraft kreist ihr im Schoß, das Wunder gelang dem Liebelosen, auch der in Liebe Frau. Erlang ich mir nicht. Dies auch ich, was frommte mir eigner Wille, Einen freien kann ich nicht wollen, für Frikas Knechte kämpfen und wo. Wie nehmt euch zurück das Wort, du liebte Segnung, viel zu lieb, ich weiß es, schätz ich den Felsum. Felsum zu Segnung, ihr Hundinger fechten den Sieg. Halte dich wohl und halte dich stark, all deiner Kühnheit entbiete im Kampf ein Siegschwert. Schwing, Sieg und ehrlich hält dir feig. Wenn nach Lust ich fort Thank you. Ich bin ein Fisch im Wasser.

Thank you. Schmerz und Wahn. Da die Wahrführe zu mir trat, ruf sie den wohligen Trost. Sollte die grimmige Wahl nicht schränke dein grauenvolles Wein. Lieblos scheint sie, die dennoch liebt. Der Traum thank you. Thank you.

verworfen, ihren Pferd von sich sie warf. Los, Kieserin, hast du mir, ich mich doch kiestest du los, reizest du Helden. Los verlore. Weichet von ihr und haltet euch fern. Wer von euch wagte, bei ihr zu weilen, wer mir zum Trotz und der Traurigen hielt, in Törin teilte ihr los. Das künd ich der Kühnen an. Wart jetzt von ihr beide den Felsen, wurd ich jagt mir von hinnen, sonst erhart ich Thank you. strafte den wissenden Trotz. Doch feig und dumm dachtest du mich, so hätt ich verrat, dich zu rächen, so gering wärst du meinem Grimm. Thank you. mich zwang. So leicht rettest du Wunde des Herzens erworben, wo brennend weh das Herz gebracht, wo grästige Not den Krieg mir schuf, einer Welt zu Liebe, der Liebe quält, im gequälten Herzen zu hemmen. Gegen mich selber ich sehnend mich wandte, aus Ohnmacht Schmerzen träume ich Aufschluss. Wehten, Sehnsucht, segnender Wunsch, den schrecklichen Willen mir schuf, in der Trübe Thank you. weder Schutz für die Frau, noch für ihre Schoßes Frucht. Sie wollet das Schwert, das du Siegmund schufest. Und dass ich ihm in Stücken schlug. Thank you. Nach Welten wohnen, weil